Den här demonstrationen handlar om fri kommunikation i ett öppet samhälle. Vor den Mauern des Stockholmer Stadtschlosses braut sich Revolutionäres zusammen. Das stolze Banner der Freibeuter, ein schwarzes Segel flattert im Wind. Vor 3 Dutzend jubelnden Sympathisanten hebt Rekard Falkwinge zu einer flammenden Rede an. Der Gründer von Piratpartiet, der Piratenpartei, beschwört die offene Gesellschaft und ihre Freiheiten und warnt vor dem drohenden Überwachungsstaat, der ohne Bedenken seine Bürger belauscht. Unsere Politiker halten es für geboten, die Bevölkerung zu bespitzeln, einfach nur, weil es möglich ist. Weil irgendwelche Behörden sich einen Nutzen davon versprechen, werden wir allesamt wie potenzielle Verdächtige behandelt. Immer neue Gesetze ermöglichen eine Überwachung des zivilen Lebens, die in der Geschichte ihresgleichen sucht. Anfang des Jahres trat in Schweden ein Gesetz in Kraft, das dem militärischen Abhördienst FAA den Zugriff auf E-Mails und Telefongespräche erlaubt, die über digitale Kabelverbindungen ins Ausland laufen. Auf massenhaften Datenklau ganz anderer Art zielt die europäische E-Pred-Direktive. Sie zwingt Internetanbieter zur Herausgabe von Verbindungsdaten verdächtiger Raubkopierer. Good morning, Mr. John Kennedy. Please come in and be seated at the little table in the middle of the room. It's just a very simple proposition. It's impossible to compete with free. Auch der Prozess gegen das BitTorrent-Portal The Pirate Bay hat die Szene schwer verunsichert. Das von Plattenlabels und Hollywood-Studios angestrengte Verfahren endete im April mit drakonischen Gefängnisstrafen gegen die Betreiber der Tauschbörse und Schadensersatzforderungen in Millionenhöhe. Seither laufen der erst 2006 gegründeten Piratenpartei die Mitglieder zu. Bald 50.000 sollen es sein. Umfragen verheißen den Freibeutern bis zu 5% der Wählerstimmen. Ihrem Einzug ins Europaparlament stünde nichts mehr im Wege. Natürlich werde ich sie wählen. Die erste Partei seit langem, die junge Leute lockt. Die Kinder sind doch unsere Zukunft. Das Internet bedeutet alles für mich: Leben, Mut und Herz. Das analoge Denken hat ausgedient, denn jetzt haben wir den freien Austausch unter klugen Menschen. Kein Wunder, dass da einige nervös werden, denn die Freibeuter haben ein überaus gespanntes Verhältnis zum geistigen Eigentum. Christian Engström ist überzeugt, dass Monopole auf Innovationen und Ideen vom größten Übel sind. Das Patent- und Urheberrecht gehöre abgeschafft. Früher stritt er für die Liberalen, doch die zählt der gelernte Programmierer und Europakandidat der Piratenpartei inzwischen zum unwissenden Establishment. Aus Brüssel kommen schlechte Vorgaben, das liegt an der mangelnden Demokratie. Mächtige Kommissare müssen sich nicht zur Wahl stellen. Die haben kein Ohr für die Bürger, umgeben sich lieber mit Lobbyisten. Ich glaube aber nicht, dass die etablierten Politiker alle böse sind. Die haben nur die Thematik nicht verstanden. Das ist eine Frage der Aufklärung. So, ja, das ist eine Upplysningsfrage. Geschätzte 2 Millionen Schweden surfen regelmäßig im Internet, um sich kostenlos urheberrechtlich geschützte Filme, Musiktitel und Computerspiele herunterzuladen. Kaum jemand zahlt dafür. Und solange die Internetpiraten von den allermeisten Nutzern in erster Linie als Rebellen einer globalen Jugendkultur wahrgenommen werden, sind sie wohl noch für so manche Überraschung gut. Alexander Budde, Stockholm,